Ich muss 13 oder 14 Jahre alt gewesen sein, als ich mit einer Freundin aus der Innenstadt zu unserem Viertel lief. An einem kleinen Fußweg sprangen plötzlich zwei ältere Mädchen hinter einer Hecke hervor, spuckten uns an, zogen uns an den Haaren, schlugen auf uns ein. Ich rannte weg und versteckte mich hinter einem Busch, von wo aus ich sah, wie sie meine Freundin weiter bespuckten und beleidigten. Später sagten sie, sie hätten uns verwechselt mit anderen Mädchen, die ihre Mütter beleidigt hätten. Ich glaube, ihnen war einfach nur wahnsinnig langweilig. Als die Mädchen von meiner Freundin abließen, liefen wir zu ihr nach Hause. Dort fragte mich ihre Mutter, warum ich ohne sie weggelaufen sei. Ich hatte keine Antwort und fühlte mich dreckig. Nicht wegen der Rotze in den Haaren, sondern weil ich nur mich selbst gerettet hatte. Angst, das haben verschiedene Studien gezeigt, lässt uns zu Pessimisten werden. Wer Angst hat, der schätzt Risiken höher ein und sieht die Zukunft schwärzer, als sie sein mag. Angst schaltet unsere Empathie aus und versetzt uns in einen Flucht- und Kampfmodus. Angst lässt uns die Menschlichkeit der anderen vergessen. Sie lässt uns in ihnen Feinde sehen. Genau deshalb ist sie ein so guter Motor für den Kapitalismus. Angst treibt Menschen an, immer mehr zu leisten, immer mehr zu kämpfen. Angst verhindert, dass wir Mitgefühl empfinden für diejenigen, die den Kampf verlieren. Angst lässt uns also zu Egoisten werden. Und manche werden dabei zusätzlich zu Nationalisten.